Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Mit Delta Force präsentierte Menachem Golan als Regisseur 1986 seine eigensinnige Variation des dreckigen Dutzends, die im Nahen Osten für Ordnung und mutmaßliche Gerechtigkeit sorgen. An den weiteren Sequels lässt sich gut erkennen, wie das Canon-Imperium auseinanderbrach. Im zweiten Teil, The Columbian Connection, war als Produzent nur noch Joram Globus aktiv. Golan und Globus, die Cousins und Chefs von Canon, waren bereits nach Uneinigkeiten unternehmerisch getrennt. In Delta Force 3, The Killing Game, war keiner von beiden mehr involviert, sondern Bose Davidson, ein als Schüler zu bezeichnender Mitarbeiter bei Globus und Golan, der wenig später mit Avi und Danny Lerner das B-Movie-Geschäft unter New Image weitergestalten wird. Nachdem die filmische Delta Force-Einheit zuletzt unter der Führung von Chuck Norris im zweiten Teil in Südamerika tätig war, kehrt sie nun wieder in die arabische Welt zurück, die hier, wie im ersten Streich der amerikanischen Spezialisten, einseitig negativ geprägt ist. Chuck Norris stand als Major Scott McCoy nicht mehr zur Verfügung. Er war auch nur als Gast geplant, lehnte jedoch komplett ab, da ihm die vollendete Fassung von Delta Force 2 nicht zusagte und er sich des Weiteren von der Reihe distanzieren wollte, da ihm ein Helikopterunglück am Set noch in die Knochen steckte, bei dem 5 Menschen tödlich verunglückt sind. Als neuer Kopf wird Nick Cassavetes eingesetzt, der später als Regisseur prominent besetzte Dramen und Romanzen inszenieren und auch das Drehbuch zu Jonathan Demmys biografischer Drogenballade Blow schreiben wird. Nachdem der Terrorist Khalil Kadal bei einer Friedenspreisverleihung in Moskau eine Selbstmordattentäterin erfolgreich detonieren lässt, richtet er sich umgehend an die USA und fordert sie auf, alle militärischen und zivilen Aktivitäten in muslimisch dominierten Ländern auszusetzen und von dort abzuziehen. Er droht bei Nichterfüllung eine Atombombe auf US-amerikanischen Boden zu zünden. Die Delta Force Division wird beauftragt, Kadal zu entführen, der sich in einer im Gebirge befindlichen Festung aufhält, um zu erfahren, wo die Bombe ist und wo der Anschlag stattfinden soll. Da auch die Sowjetunion involviert ist, arbeiten die Amerikaner mit den Russen zusammen, was die erste Hürde im Kampf gegen den Terror darstellt, denn die eigentlich feindlich gestellten Lager müssen nun gemeinsam agieren. Der Ärger ist also vorprogrammiert, basierend auf Kaltkriegsmanier. Selbstverständlich möchte Delta Force 3 zur Versöhnung von Ost und West beitragen und dem Nahen Osten Frieden bringen. Oder wollte er doch nur ein heldenhafter Actionfilm mit brutalen Tötungen und reichlich Pyroeffekten sein? Das Drehbuch von Bose Davidson, dem ebenfalls genreerprobten Andrew Deutsch und Greg Letter, der später auch an Cyborg Cop mitschreiben wird und 2013 den Roman Nachtzug nach Lissabon fürs Kino als Co-Autor adaptierte, man bestaune den Werdegang, bietet neben der actionlastigen Mission einen weiteren Handlungsstrang. Ein Mitstreiter Kadals infiltriert ein Fernsehstudio, in dem er sich einer Journalistin annähert und ihr Vertrauen gewinnt. Sie leitet eine Polit-Talkshow, in der live bei einer Übertragung die Nuklearwaffe gezündet werden soll. Der Showdown von Delta Force 3 wird dann auch in diesem TV-Studio stattfinden. Für Regisseur Sam Furstenberg zeichnet sich hier ein Wandel ab, der Peter Manoogian, bekannt für Demonic Toys, Arena, nur einer überlebt, oder Destroyers, ablöste. Seine Filme verlagerten nun den Schwerpunkt von Martial Art auf explosive Action und Feuergefechte. Alles das gab es in den 80ern bei ihm auch, aber nun intensivierten sich die Effekte. Auch wenn es in den kommenden David Bradley-Vehikeln auch Kampfsporteinlagen gibt, so stehen diese aber in keinem nennenswerten Verhältnis zur dargestellten Pyromanie. Den Gipfel erlangte er diesbezüglich dann 1997 in Operation Delta Force. Trotz namentlicher Verwandtschaft handelt es sich dabei um ein eigenes Franchise. In allen drei Delta Force-Teilen wollte man auch glaubhafte militärstrategische Manöver aufzeigen, was spätestens dann nicht mehr funktioniert, wenn ein Motorrad mit integrierten Raketenwerfern auftaucht. Dennoch bemüht man sich, das taktische Vorgehen hervorzuheben, besonders als das Team den Unterschlupf Kadals stürmt. Der Krieg gegen den Islam geprägten fundamentalistischen Terror bleibt oberflächlich und nur Mittel zum Zweck eines Feindbildes. Diese wachsen nur zwischen Amerikanern und Russen zusammen, die sich als Achse des Guten feiern lassen. Ein staatenübergreifender Patriotismus wird installiert mit einer gefährlich einseitigen Sicht auf die muslimische Religion. Genau der gleiche Blick, den der westliche B-Movie zuvor auf den Vietcong hatte. Technisch gesehen ist Delta Force 3 im Rahmen seiner finanziellen und handlungsorientierten Grenzen ein gelungener Film. Es wird geschossen und gesprengt und die Effektmeister haben brav ihre Aufgaben erledigt. Auch die Drehorte sind ansprechend, entstanden ist der Film in Israel, beeindruckend ist das Tal der wüstenartigen Bergzüge und die darin integrierte Siedlung, in der Kadal residiert. Auch ein Höhlensystem, in dem sich der Gegner sein Lager eingerichtet hat, ist optisch reizvoll. Schauspielerisch bleibt man auf dem Boden der Tatsachen. Nick Cassavetes, der zu einer Hollywood-Dynastie gehört, passt schon gar nicht richtig in das Szenario hinein, da er tatsächlich etwas Talent besitzt. Mit weiteren bekannten Mimen aus dem Actionfach geizt man allerdings. Als Chuck Norris-Ersatz, um den Namen für Delta Force noch irgendwie nutzen zu können, holte man dessen Sohn Mike mit ins Boot. Er bringt dann auch noch den Roundhouse-Kick seines Vaters mit, um neben dem Geballer auch noch ein klein wenig Handfestig bzw. Fußfestigkeit zu implementieren. Dialoge sind der Zerstörung untergeordnet, aber auch Gefühle dürfen nicht fehlen und somit gibt es auch den theatralischen Kameradentod zu beweinen, den der betreffende Schauspieler nicht in der Lage ist, emotional zu transportieren. Nach Delta Force 3 wandte sich Sam Furstenberg für eine kurze Liaison dem Fernsehen zu und inszenierte 6 Episoden für die Serie Sweating Bullets – Tropical Heat, bevor er sich dann des American Samurai annahm. Der dritte Auftritt der Delta Force steht seinen beiden Vorgängern in optischer Weise in nichts nach. Aber der Schimmer ist dennoch verblasst. Denn ohne Chuck Norris und Lee Marvin fehlt dem Konzept doch etwas Essentielles.